Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all seinen Gefährten und all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an einen Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr hervorgehen mit allen Sünden vergeben und mit gestärktem Iman, sodass dieser Iman mindestens so lange ausreicht bis zur kommenden Sitzung, inshaAllah ta'ala. Wir haben, liebe Geschwister, in den vergangenen Unterrichten zunächst einmal über die Wasserarten gesprochen. Wir sind im Kapitel At-Tahara, die Reinigung, und wir haben gesagt, es sind 11 Unterthemen. Und wir haben bereits über die Wasserarten gesprochen und auch über Themen, die in diesem Zusammenhang stehen. Heute fangen wir inshallah beim 6. Unterricht mit dem Thema auf Arabisch Al-Aniyah, das sind die Gefäße oder die Aufbewahrungsbehälter an. Und dieses Thema passt deswegen sehr gut nach dem Thema über die Wassersorten, weil das Wasser, nachdem du weißt, welches Wasser du zur Reinigung, zur Tahara benutzen darfst, stellt sich die Frage, in welchen Behältern darfst du dieses Wasser aufbewahren und mit welchen Arten von Behältern, aus welchen Arten von Behältern darfst du Wasser schöpfen für den Wudu oder für den Ghusl. Und wir haben vor, wir machen das wie immer, wir lesen erstmal den Satz komplett einmal vor, den wir jetzt uns einzeln anschauen möchten. Zur Erinnerung noch für die Geschwister, die noch nie da gewesen sind, wir machen einen Text durch, der heißt auf Arabisch Zadul Mustaqni', und das heißt Fichtisar al-Muqni', das heißt ungefähr auf Deutsch übersetzt Proviant des nach Genügsamkeit Strebenden. Eine Kurzfassung von Al-Muqni'. Und das ist ein Fiqh-Text, in dem der gesamte Fiqh versucht wird, mit möglichst wenigen Worten auszudrücken. Das nennt man auf Arabisch ein Matn. Und dadurch wird der Text ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber es hat dafür andere große Vorteile. Es sind wenige Worte, es sind wenige Seiten. Wenn man ihn einmal verstanden hat, dann fällt es einem sehr einfach, diesen Text noch einmal zu lesen, zu verstehen und auch zu lehren. Und beim Wiederholen braucht man nicht 20 Bände lesen, sondern reicht dann ein Band, ja? Weil man dann ein Thema liest und automatisch im Kopf diejenigen Dinge damit assoziiert, die man im Unterricht gelernt hat. Und so fällt einem dadurch vieles einfacher. Wie dem auch sei, das ist eine Vorgehensweise mancher Ulama, die wir uns zu eigen gemacht haben. Der erste Satz im Thema Gefäße lautet auf Deutsch: jedes Tahir-Gefäß, selbst wenn es teuer wäre, ist erlaubt zu besitzen und zu verwenden. Ausgenommen davon sind Gold, Silbergefäße und solche, die mit einem von beiden geflickt worden sind. So etwas ist verboten zu besitzen und zu verwenden. Das gilt auch für Frauen. Die Tahara daraus ist gültig. Ausgenommen ist eine kleine mit Silber geflickte Stelle, sofern man dies braucht. Es ist makruh, unnötigerweise damit direkt in Kontakt zu treten. Das ist der Abschnitt, den wir uns jetzt vornehmen möchten. Wir lesen ihn noch einmal zusammen durch und wir werden inshallah merken, dass es sehr einfach zu verstehen ist. Jedes Tahir-Gefäß, selbst wenn es teuer wäre, ist erlaubt zu besitzen und zu verwenden. Ausgenommen davon sind Gold, Silbergefäße und solche, die mit einem von beiden geflickt worden sind. So etwas ist verboten zu besitzen und zu verwenden. Das gilt auch für Frauen. Die Tahara daraus ist gültig. Ausgenommen ist eine kleine, mit Silber geflickte Stelle, sofern man dies braucht. Es ist makruh, unnötigerweise damit direkt in Kontakt zu treten. Es gibt eine Grundregel, die auch diesem Kapitel zugrunde liegt. Und diese Grundregel lautet: dass Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim gesagt hat, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ. Diese Ayah ist in Surat al-Jathiyah. Sie lautet ungefähr übersetzt in deutscher Sprache, dass Allah uns alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht hat. Alles kommt von ihm. Und aus dieser Ayah verstehen wir, dass grundsätzlich alles, was Allah erschaffen hat, für uns erlaubt ist zu verwenden. Egal was es ist. Und solch eine Aussage nennt man auf Arabisch Aam. Aam heißt übersetzt auf Deutsch allgemein. Unspezifiziert. Allgemein. Und diese allgemeine Aussage bedeutet konkret, dass egal was man an Beispielen finden kann für diese Aussage, so sind es gültige Beispiele. Das heißt zum Beispiel, Allah sagt, was in den Himmeln ist und was auf der Erde ist, ist für uns dienstbar gemacht. Das heißt, wir dürfen es verwenden, es ist für uns nutzbar gemacht. Die Tiere, wir können über sie, wir können sie ergreifen. Ja? Die Steine, der Sand, die Pflanzen, alles was da ist, wir können das verwenden. Das heißt, wir verstehen daraus grundsätzlich, dass jedes Beispiel, ob es Pflanzen sind, oder ob es Steine sind, oder ob es etwas zu essen ist, oder was auch immer, alles gehört zu dem Bereich Himmel und Erde, und was es darin gibt. Insofern sind alle diese Beispiele gültig. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, es gibt etwas Verbotenes in dem, was Allah erschaffen hat, dann braucht er dafür einen Beweis. Okay? Und deswegen fangen wir immer im Kapitel an mit dem, was grundsätzlich der Fall ist. Und nachher kommen wir zu den Ausnahmen. Okay? Weil es ist sehr wichtig, immer zu wissen, was grundsätzlich der Fall ist. Denn wenn man mal sich nicht sicher ist, ist es erlaubt oder ist es verboten, wenn man es nicht weiß, dann muss man gucken in diesem Kapitel, in diesem speziellen Kapitel, was ist grundsätzlich die Regel? Die Antwort lautet in diesem Kapitel, es ist erlaubt. Also wird der Mufti dir grundsätzlich sagen, es ist erlaubt, es sei denn, er hat einen Beweis, dass es verboten ist. Tayyib. Er sagte, jedes Tahir-Gefäß, selbst wenn es teuer wäre, ist erlaubt zu besitzen und zu verwenden. In diesem Satz hat er natürlich schon eine also sagen wir, was sind Tahir-Gefäße zum Beispiel? Nickel, Eisen, Kupfer, Platin, Kristall, ja, alles Mögliche. Sogar Gold und Silber ist in dieser Aussage erst einmal, natürlich hat er sie nachher weggenommen, ausgenommen, aber ist grundsätzlich in dieser Aussage impliziert, ist drin. Es gibt natürlich eine Meinungsverschiedenheit, für die es interessiert, die über Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu überliefert worden ist, dass er der Meinung war, dass man Kupfergefäße nicht verwenden dürfe. Okay? Aber diese Meinung ist marjuh. Marjuh heißt weniger richtig, also eher falsch. Wortwörtlich heißt es, sie ist weniger schwer. Ja, weil wenn du eine Waage hast und derjenige Teil der Waage, der weiter unten ist, ist der schwerere Teil, auf Arabisch rajih. Und derjenige Teil, der weiter oben ist, der ist leichter, marjuh. Deswegen, wenn man sagt rajih, dann ist es richtiger, sozusagen. Und marjuh ist die Ansicht, die eher falsch ist. Okay? Und der Beweis dafür ist, erst einmal, was grundsätzlich der Fall ist, die Grundregel haben wir gerade behandelt. Und zweitens ist nämlich über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in dem berühmten Hadith von Abdullah ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu, überliefert worden, dass er, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu einmal vollziehen wollte, hat man ihm ein Kupfergefäß gebracht, Kupfer bzw. Nickelgefäß gebracht, und man hat man ihm das, hat er das Wasser daraus geschöpft. Also wissen wir, dass diese Ansicht ein Widerspruch ist zu dem, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Sahih al-Bukhari überliefert worden ist. Und insofern suchen wir Entschuldigungen für diese Aussage der Gelehrten, die diese Meinung vertreten haben. Aber wir persönlich, wir verwerfen sie vollkommen. Warum? Weil die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist uns lieber als alle anderen Meinungen, die es auf der Welt gibt. Gleichzeitig respektieren wir weiterhin diejenige Person, die eine andere Meinung vertreten hat, solange sie bekannt dafür ist, dass sie einen gesunden Glauben hat, dass sie eine gute Absicht gehabt hat und solange sie eine Entschuldigung auch für diese Sache hat. Ja, weil die Gelehrten, müsst ihr wissen, egal was für Meinungen sie vertreten, die anerkannten Ulama, sie werden niemals etwas sagen, ohne einen Beweis dafür zu haben. Okay? Auch, wie auch schlimm manche Aussagen teilweise sind, trotzdem, sie haben einen Beweis dafür und wir müssen für sie eine Entschuldigung finden, solange wir wissen, dass sie eine gute Absicht dafür gehabt haben. Und deswegen in diesem Fall, und diesen Fehler darf man nicht machen. Also es ist eine sehr wichtige Angelegenheit, gerade im Bereich des Fiqh, wo es verschiedene Meinungen gibt, dass du den anderen, der eine andere Meinung vertritt, solange es eine Ansicht ist, die von anerkannten Ulama vertreten worden ist, früher schon, solange dieser Fall ist, musst du die andere Person weiterhin respektieren und darfst sie nicht angreifen dafür oder hassen dafür oder nicht mehr mögen dafür oder als Unwissenden beschimpfen dafür, dass er die andere Meinung vertritt, als du sie vertrittst. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Denn wenn du dieses Prinzip anwendest auf Zeitgenossen, das heißt Leute, die in deiner Zeit leben, und da ist meistens der Neid und die Konkurrenz größer, ja, dann, wenn du dieses Prinzip strikt anwenden würdest, würdest du das jetzt auch auf manche Sahaba anwenden, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und dann wird klar, dass diese Art und Weise, Vorgehensweise ein Irrgang ist. Tayyib. Er sagte, rahimahullah, jedes Tahir-Gefäß, also übrigens diese Texte, da kannst du immer umdrehen. Da kannst du die umgekehrte Schlussfolgerung, Mafhum al-Mukhalafa, kannst du anwenden. Das heißt, der Autor, er sagt absichtlich etwas, so wenn du den Satz umdrehst, dann ist die Bedeutung auch richtig. Deswegen also kannst du den Satz umdrehen und sagen, jedes Najis-Gefäß ist haram. Ja? Und deswegen, er sagte, jedes Tahir-Gefäß, selbst wenn es teuer wäre, ist erlaubt zu besitzen. Daraus schlussfolgern wir, hat man ein Gefäß aus einer Najis-Substanz, eine islamisch gesehen unreine Substanz, was wäre zum Beispiel eine unreine Substanz? Früher hat man, und auch heute hat man, stellt man Gefäße oder Beutel aus Leder her. Und diese Ledergeschichte kommt sehr darauf an, wie wir sehen werden, inshallah, im Laufe der Unterrichte, von welchem Tier das stammt. Und wenn es zum Beispiel Schlangenleder ist, eine Schlange ist an sich haram zu essen und auch das Leder davon ist najis. Ja? Das heißt, selbst wenn die Haut davon gegerbt würde, das heißt zu Leder verarbeitet würde, sie würde niemals tahir werden. Aber wann, bei welchen Tieren das der Fall ist und welchen Tieren nicht, da gibt es einen extra Abschnitt dafür, den wir inshallah noch sehen werden. Nur der Hinweis darauf, die Sache muss tahir sein, dann ist sie erlaubt zu besitzen und auch zu verwenden. Er sagte, selbst wenn es teuer wäre, es gibt die Ansicht von Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dass wenn etwas sehr teuer ist, dass man das nicht verwenden darf. Aber diese Ansicht ist auch wiederum marjuh, aus dem ganz einfachen Grund. Sie steht im Widerspruch zu dem, was wir ganz am Anfang als Regel verwendet hatten. Und zwar, Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, er hat euch, was auch immer in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Alles kommt von ihm. Und das ist der erste Beweis. Der zweite Beweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Gold und Silber ausdrücklich erwähnt hat. Und er sallallahu alaihi wasallam hat genug Jahre Zeit gehabt, wenn er wollte, hätte er sagen können, alles was teuer ist, ist haram. Oder alles, was als Zahlungsmittel verwendet wird, weil es damals war Gold und Silber, Dinar und Dirham. Hätte er sagen können, hat er aber nicht. Er hat diese Sache erwähnt, Gold und Silber. Und deswegen ist dieser Hadith auch ein Argument dafür zu sagen, es geht nur um Gold und Silber und nicht um andere Substanzen, die teilweise sogar noch teurer sind. gibt Substanzen wie Platin, so viel ich weiß, ist noch teurer als Gold. Okay? Und deswegen, und wenn heutzutage jemand zum Mond gehen würde und einen Stein holen würde vom Mond, dieses Gestein ist viel teurer als Gold. Die Leute würden viel mehr dafür bezahlen. Darum geht es, was die Leute dafür bezahlen würden. Okay? Und deswegen bleibt es dabei, wie der Autor sagte, rahimahullah ta'ala, selbst wenn es teuer wäre, ist erlaubt zu besitzen und zu verwenden. Die eine Sache hängt vom anderen ab. Warum? Lesen wir den nächsten Teil. Er sagt, ausgenommen davon sind Gold- und Silbergefäße. Warum sind Gold- und Silbergefäße davon ausgenommen? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausdrücklich gesagt hat, لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. Das heißt, trinkt weder aus Gold- und Silbergefäßen noch aus ihren Tellern. فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. Denn diese Dinge sind für sie, die Ungläubigen, in diesem Leben und für uns im Jenseits. Dieser Hadith ist bei Bukhari überliefert von Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu ta'ala anhu. Aus diesem Hadith erkennen wir, wenn es erlaubt ist, Gold- und Silbergefäße zu verwenden, dann ist es auch erlaubt, Gold- und Silbergefäße zu besitzen. Weil das eine hängt vom anderen ab. Und wenden wir jetzt umgekehrt an. Wir sagen jetzt, du hast ein Gefäß, das haram ist. Ein Najis-Gefäß. Okay? Dieses Gefäß ist haram zu verwenden, weil es Najis ist. Es gibt eine Regel, die lernen wir, können wir jetzt schon auch lernen. Sie lautet, alles, was Najis ist, ist haram zu kaufen und zu verkaufen und zu besitzen. Und dafür gibt es Beweise, die an entsprechender Stelle erwähnt werden. Okay? Und jetzt, die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Gold und Silber erwähnt hat, dass man es besitzt, daraus trinken, nicht trinken darf, bedeutet natürlich auch, dass man diese Sachen nicht besitzen darf. Warum? Weil es gibt eine Beweisführung im Usul Fiqh, die nennt sich Qiyasul Aula. Qiyasul Aula bedeutet, salopp übersetzt, wenn eine Sache gilt und dann eine Sache erst recht gilt. Also überlegt euch mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbietet dir, aus Gold- und Silbergefäßen zu trinken und zu essen, obwohl Essen und Trinken eine Sache ist, die man braucht. Jeder Mensch muss essen und trinken. Das heißt, es ist eine, ich würde nicht sagen, notwendige Sache, aber es ist eine Sache, die durchaus hilfreich sein kann. Jemand hat Gefäße, Gold und Silber, und will daraus trinken, und man sagt ihm, nein, daraus darfst du nicht trinken. Obwohl er es gut brauchen könnte. Dann erst recht, das Gleiche ist, dann darf man das erst recht nicht machen, wenn man es sich einfach nur in die Vitrine aufstellt. Weil da ist gar kein Nutzen drin. Versteht ihr? Der Nutzen beim Trinken und Essen wäre da gewesen. Weil manche Leute sagen, ja, warum? Essen und Trinken könnte ich daraus machen. Was ist das Problem? Naam, aber wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Nutzen verboten hat, der in diesen Gefäßen drinsteckt, jedes Gefäß kannst du daraus trinken, wenn er diesen Nutzen davon verboten hat, dann erst recht, wenn die Sache gar keinen Nutzen hat. Das hätte man auf Arabisch Qiyas al-Aula. Okay? Das ist eine Art Beweis, Führung. Einfaches Beispiel aus dem Koran al-Karim. Allah Azza wa Jalla sagte, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Das heißt, ihr sollt zu den Eltern gütig sein. Und später sagte er, subhanahu wa ta'ala, in der gleichen Ayah noch, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Sagt nicht einmal zu ihnen Uff. Wenn sie von dir was verlangen, sag, pff, ich will das nicht machen. Nicht mehr, das ist haram. Das ist sogar haram. Jetzt könnte jemand sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat Uff verboten, aber das Schlagen nicht. Also man darf seinen Eltern nicht, trotzdem nicht schlagen deswegen. Warum? Weil das gilt erst recht als verboten. Okay? Also das nennt man auch Qiyas al-Awlas. Also eine sehr starke Form des Qiyas, sodass manche Ulama sogar gesagt haben, dass auch die Zahiriyya mit dieser Art von Qiyas einverstanden ist. Tayyib. Jedes Tahir-Gefäß, selbst wenn es teuer wäre, ist erlaubt zu besitzen und zu verwenden. Davon ausgenommen von sind Gold- und Silbergefäße. Wir haben gerade eben gesagt, dass man Gold- und Silbergefäße nicht verwenden darf, weil sie verboten sind vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. An sich. Danach haben wir gesagt, darauf aufbauend, man darf sie auch nicht besitzen. Deswegen leiten wir davon eine Regel ab und sagen, alles was haram ist, darf man nicht besitzen. Alles was haram ist, darf man nicht besitzen. Und was für diese Regel spricht, ist, als der Alkohol verboten worden ist, haben die Sahaba radiallahu ta'ala anhum den Alkohol ausgeschüttet, weggeschüttet. Weil man darf es nicht mal bei sich behalten als Dekoration oder so. Es ist verboten. Aufbauend auf diese Regel sagen wir genauso, wenn jemand zum Beispiel Musikinstrumente hat, eine Pauke oder eine Geige oder eine Flöte oder ein Dudelsack oder was auch immer, ist auch haram zu besitzen, weil die Verwendung davon ist haram, genauso wie das Verwenden von Gold- und Silbergefäßen. Also darfst du auch nicht besitzen. Okay? Das ist alles auf diese Sache aufgebaut. Manche Gelehrte der Hanbaliyya erlauben das Besitzen an sich. Aber die Antwort darauf ist die, wie wir gerade eben gesagt haben, dieser Beweisführer mit Al-Qiyas al-Awla. Und außerdem auch logisch gesehen, das Besitzen einer verbotenen Sache ist der erste Schritt, sie zu verwenden. Du hast deine Gitarre, du hast dein Piano, du hast dein Klavier. Irgendwann sagst du, ich will auch mal probieren. Wo ist das Problem, mal kling, kling zu machen? Ja? Die Antwort lautet, siehst du, das ist haram. Und deswegen die Scharia, Alhamdulillah, sagt dir nicht erst, stopp, wenn du schon gemacht hast, sondern sagt dir, stopp, bevor du dahin kommst. Und das gehört zur Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, was manche Leute als Einschränkung sehen, ja, ist in Wirklichkeit eine Barmherzigkeit von Allah. Weil wenn du schon das eigentlich Verbotene begehst, dann ist schon zu spät. Deswegen sagt die Scharia dir vorher schon, stopp. Außerdem, wenn man es besitzt in seinem Haus, du benutzt es nicht, aber vielleicht kommt eine andere Person auf die Idee, es zu benutzen. Vielleicht kommt eine Person mal auf die Idee, wenn sie Silberbesteck hat oder Goldbesteck hat und sie mal einen Engpass haben mit Besteck und Gäste sind da, sagen sie, okay, dann benutzen wir halt das jetzt, weil wir sonst nichts haben. Ja? Und schon ist man im Verbotenen drin. Und das ist natürlich eine Art Schwachsinn und eine Art Verschwendung zusätzlich. Aber das sind zusätzliche Gründe, denn Verschwendung kann auch anderes sein. Aber wir haben gesagt, dass andere teure Gefäße sind nicht verboten, sondern bezieht sich nur auf Gold und Silber. Okay. Ausgenommen davon sind Gold- und Silbergefäße und solche, die mit einem von beiden geflickt worden sind. Unter dem Begriff geflickt, im Arabischen heißt es an dieser Stelle Mutabbaba. Das heißt, wenn wir ein Gefäß haben und es ist damit geflickt worden, durch es zerbrochen und man hat es damit geflickt, oder das Gefäß ist vergoldet, hat eine Goldschicht. Das heißt, es ist nicht aus reinem Gold, sondern es ist aus teilweise Gold oder Silber. Dann gilt genau das Gleiche. Dann gilt genau das Gleiche. So etwas ist verboten, egal wie viel es ist, egal ob es wenig Gold ist oder wenig Gold ist und Silber ist. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. So etwas ist verboten zu besitzen und zu verwenden. Und jetzt sagt er, das gilt auch für Frauen. Warum sagt er, das gilt auch für Frauen? Denn ihr wisst, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, er hat einmal Gold und Silber Entschuldigung, er hat einmal Gold und Seide in seiner Hand gehalten. In der einen Hand Gold, in der anderen Hand Seide. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, diese beiden sind für die Männer in meiner Umma haram und für die Frauen in meiner Umma halal. Und so Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt und verbietet, was er will, und niemand hat das Recht, Einspruch zu erheben, und niemand hat das Recht, das Urteil Allah subhanahu wa ta'ala zu verwerfen. Insofern Gold, das Tragen von Gold und das Tragen von Seide ist eine Sache, die für die Männer haram ist und für die Frauen erlaubt ist. Manche Ulama haben gesagt, wir betrachten oder wir schlussfolgern daraus, wir machen einen Qiyas und sagen, das Gleiche gilt für Gold- und Silbergefäße. Deswegen hat er ausdrücklich hier gesagt, nein. Der Alim sagte hier, das gilt auch für Frauen. Da heißt es, Frauen dürfen auch nicht aus Gold- und Silberbesteck mit Gold-Silber-Besteck essen oder aus Gold-Silber-Tellern essen oder Gläsern trinken und so weiter und so fort. Das gilt für Männer als auch für Frauen. Denn das eine auf das andere zu übertragen, diesen Analogieschluss zu machen, zwischen dass Frauen Gold und Silber, Gold und Seide tragen dürfen und zu sagen, deswegen dürfen sie auch Gold- und Silbergefäße benutzen, ist ein Qiyas, der eben wackelig ist, also sehr, sehr wackelig ist. Warum? Weil bei Gold- und Silbergefäßen, es geht um Essen und Trinken. Und bei Seide und Gold anzuziehen, geht darum, dass die Frau sich hübsch macht. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt, die Bedeutung, der Sinn, warum beim einen das erlaubt ist und beim anderen verboten, ist nicht das Gleiche. Ja? Deswegen, es macht keinen Sinn zu sagen, dass eine Frau trinken darf aus einem Goldgefäß. Das macht sie nicht hübscher dadurch. Aber Gold anzuziehen, Schmuck zu tragen, Seide zu tragen, das ist eine Sache, die erwünschenswert ist, wenn die Frau das macht für ihren Ehemann. Insofern sagt er, das gilt auch für Frauen. Die Tahara daraus ist gültig. Weil jetzt stellen wir uns die Frage, wenn ein Goldgefäß zu verwenden haram ist, stell dir vor, eine Person kommt trotzdem auf die Idee, und sagt, ich möchte, oder damit wir nicht etwas Schlimmes erwähnen, sondern sagt einfach, die Person sagt, ich habe versehentlich aus einem Goldgefäß Wudu gemacht. Ich hatte ein Gefäß, habe Wudu gemacht und ich habe nicht gewusst, dass das haram ist. Oder ich habe gewusst, dass es haram ist, aber ich wusste nicht, dass darin Gold verarbeitet war. Oder Silber oder was immer. Ich dachte, das war Eisen, war dann doch Silber, was auch immer. So, dann stellt sich die Frage, ist dieser Wudu gültig oder nicht gültig? Okay? Und die Antwort lautet, wie der Autor hier, rahimahullah ta'ala, gesagt hat, die Tahara daraus ist gültig. Und Tahara bedeutet jetzt, egal ob Wudu oder ob es Ghusl ist, auch sogar wenn du Wasser benutzt, um eine dreckige Stelle sauber zu machen, Najasa wegzuwaschen. Ja? Die Tahara daraus ist gültig. Warum sagt er, die Tahara daraus ist gültig? Weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Verwendung ist eine Sache, aber der Wudu ist was ganz anderes. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran gesagt, oh, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch euer Gesicht, eure Hände und so weiter. Und ich habe das gemacht. Auch wenn ich das gemacht habe aus einem Gefäß, das verboten ist. Auch wenn ich das sogar gemacht hätte mit Wasser, das verboten ist. Denn es kann ja sein, dass ich Wasser habe, was mir nicht gehört. Es kann sein, dass jemand Wasser von einer anderen Person verwendet, das ihm nicht gehört, ohne seine Erlaubnis dafür zu haben. Oder im Schlimmer hat es von ihm geklaut. In diesen Fällen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das Verbot bezieht sich nicht auf den Wudu mit Wasser, sondern bezieht sich auf das Wasser an sich. Deswegen sage ich, der Wudu ist ganz normal erfüllt worden. Du hast alle Arkan gemacht, alle 6 Arkan des Wudu gemacht. Und deswegen ist das für uns unerheblich. Wir sagen, der Wudu, Urteil der Faqih, Wudu ist gültig. Wudu ist gültig. Ob Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen wird oder nicht, ist eine andere Sache. Das geht uns nichts an. Wir wollen nur wissen, er hat seit 5 Jahren gebetet, mit gestohlenem Wasser, was er ihm nie gehört hat. Was ist das Urteil über seine Gebete? Antwort laut, seine Gebete und sein Wudu vor waren gültig und fertig, Punkt. Weil wir unterhalten uns nicht über Al-Ghaib, wir unterhalten uns nur über das, was man in diesem Leben machen muss und soll. Die Tahara daraus ist gültig und jetzt sagt er, ausgenommen ist eine kleine, mit Silber geflickte Stelle, sofern man dies braucht. Das heißt, von dem ganzen Verbot mit Gold und Silber machen wir eine Ausnahme. Stell dir vor, jemand hat einen Becher, einen Trinkbecher. Und diesen Trinkbecher, der zerbricht. Und manchmal, oder früher hat man, diese 2 Teile, die jetzt auseinandergebrochen sind vom Trinkbecher, zusammengeflickt, indem man einfach sie gelötet hat mit einem Silberfaden zum Beispiel. Du nimmst einen Silberfaden, erhitzt ihn, der wird flüssig und dann wirkt er wie ein Kleber zwischen 2 Stücken, die auseinandergebrochen sind. Es gibt aber jetzt 3 Bedingungen, die der Autor erwähnt hat, dafür, dass man das machen darf. Aber noch einmal, es geht nicht jetzt nur um den Trinkbecher, es geht allgemein. Wann darf man Notfall Silber trotzdem verwenden? Die Antwort lautet, erste Bedingung ist, es ist eine kleine Stelle. Manche Ulama sagen, es darf also nicht ein Riss sein, der vom oberen Teil des Glases bis zum unteren durchgeht. Und andere sagen, das hängt ab von dem, was man als viel und wenig empfindet. Wenn es wenig ist, darf man. Wenn es eindeutig viel ist, dann darf man das nicht. Und wenn man sich nicht sicher ist, lässt man Sicherheit haben, tue ich weg. Okay? Das ist die erste Bedingung, dass es eben wenig ist. Die zweite Bedingung ist, dass es Silber ist. Was will damit gesagt werden? Damit soll gesagt werden, dass es kein Gold sein darf. Weil du könntest ja auch Gold verwenden. Und der Beweis dafür ist, dass als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als ein Mann zu ihm kam, der hatte bei einer Schlacht, noch vor dem Islam, hatte man ihm bei der Schlacht die Nase abgeschnitten. Und dann hat er stattdessen eine Silbernase erst einmal gemacht. Und erst weil dieses Silber, ihr wisst, Silber fängt an irgendwann zu riechen und oxidiert. Und erst danach hat der Prophet dann gesagt, er soll, also hat ihm dann erlaubt, Gold zu verwenden. Das heißt, Gold kommt erst nach Silber, von der Notwendigkeit her. Aber es kann sein, dass man aus medizinischen Gründen Gold braucht, statt Silber. Und es keine anderen Stoffe gibt, die ihn ersetzen könnten. Aber jetzt in diesem Fall erst einmal gucken, wer erste Bedingung ist, muss Silber sein. Sofern Silber natürlich den Zweck erfüllt. Außerdem ist Silber auch billiger. Ja, weißt du, wenn du Gold verwenden willst zum Flicken, dann kauf dir lieber ein neues Behälter. Deswegen Silber. Dritte Bedingung, sofern man das braucht. Weil es kommt nicht, dass heutzutage einer kommt und eine Frau macht in der Küche ihre Vitrine auf und da sind 30 Gläser und ein Glas fällt runter, okay, und sie hat noch 29 und die Familie besteht aus 3 Leuten. Okay. Das ist keine Notwendigkeit und kein dringender Fall. Schmeiß das Glas weg und sagst dir, in diesem Fall darfst du das nicht damit machen. Also, ich will nur darauf hinweisen, dieses Beispiel, es geht nicht um das Beispiel an sich, nicht, dass jemand sagt, das galt nur früher, heutzutage, das gilt nicht mehr. Der Autor spricht von einer Sache vor 1000 Jahren. Nein. Viele Beispiele, die wir erwähnen werden, sind Angelegenheiten, bei denen es um das Prinzip geht. Wenn du das Prinzip verstanden hast, kannst du eventuell auch heutzutage neue Angelegenheiten darauf aufbauen. Ja? Und deswegen, es geht also nicht nur um Trinkgefäße, sondern auch um Leitungen oder Kessel oder was auch immer. Egal, wo man es braucht und wo Silber eben seinen Zweck besser erfüllt als etwas anderes. Wenn natürlich etwas anderes besser ist, das ist was anderes. Also, schau, da ist diese Stelle klar verstanden werden. Und der Beweis dafür ist natürlich der Hadith von Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines seiner Trinkgefäße zerbrochen ist. Und daraufhin hat er radiallahu ta'ala anhu, wie es in einer Überlieferung heißt, an der Stelle, an der es gebrochen ist, eine Silberkette benutzt und es dadurch gepflegt. Dann sagt er, rahimallahu ta'ala, es ist makruh, unnötigerweise damit direkt in Kontakt zu treten. Und richtigerweise sagen wir sogar haram, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Verwenden von Gold und Silber verboten. Und deswegen, wenn man etwas flickt und nicht aus der Stelle trinken muss, da wo das Gold ist, oder das, Entschuldigung, da wo das Silber ist, dann trinkt man von der anderen Stelle, damit man nicht damit unnötigerweise in Kontakt gerät. Und der Beweis dafür ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das verboten. Und wenn er etwas verboten hat, sallallahu alaihi wasallam, dann weist es darauf hin, dass es haram ist, weil er gesagt hat, macht es nicht. Und grundsätzlich, wenn er sagt, macht es nicht, dann bedeutet es haram für uns. Und es gibt eine Regel, sie lautet, Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wenn es eine Notwendigkeit gibt, dann darf man davon nur so viel wie nötig Gebrauch machen. Etwas ist haram und du musst das machen aus Notwendigkeit, dann okay, aber nur so viel wie auch wirklich nötig. Okay? Und einfaches Beispiel dafür, dass man von der Notwendigkeit nur so viel Gebrauch machen darf, wie auch wirklich nötig ist, ist das Beispiel mit dem Trinkgefäß gerade eben. Aber auch andere Angelegenheiten, wie zum Beispiel, wenn du eine Verletzung hast an deinem Arm. Stell dir vor, du hast an deinem Unterarm, das ist der Unterarm, das ist immer Afrab al-Sa'id, und du hast einen Bruch. Und diesen Teil, den musst du normalerweise waschen. Und jetzt kommt der Arzt und legt dir eine Schiene an und vergipst diesen Teil. Dann darfst du darüber streichen, statt Wudu zu machen, das in dem Sinne, dass du die Stelle wäschst, statt diesen Arm, diesen Teil zu waschen, darfst du dann darüber streichen, unter einer Bedingung, dass der Gips nur so viel verdeckt, wie auch wirklich sein muss. Angenommen, der Bruch ist genau zwischen dem Handgelenk oder dem Ellbogen und dein Gips geht bis zur Schulter, okay, dann ist dieser Teil unnötig. Dann darfst du über diesen Teil keinen Masch machen. Du musst entfernt werden. Okay? Warum? Weil den Teil brauchst du für den Russen natürlich später. Das heißt, ab Ellbogen bis zur Schulter. Den brauchst du für den Russen. Und wenn der Teil verdeckt ist, unnötigerweise, ist nicht erlaubt. Deswegen also, wenn etwas notwendig ist, hier in dem Fall, du kannst nicht waschen, weil da, du brauchst das Gips, dann in diesem Fall darfst du aber auch nur von dieser Erlaubnis so viel Gebrauch machen, wie du es wirklich brauchst. Ja? Und der Beweis dafür, die kennen wir alle aus dem Koran al-Karim, in den Ayat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der Notlage dem Menschen erlaubt hat, sogar Schweinefleisch zu essen. Aber eben, er sagte subhanahu wa ta'ala, غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Das heißt, solange man das nicht begehrt, man macht das also nicht, weil man das unbedingt möchte, wala ade, und ohne dabei die Grenzen zu überschreiten. Dir reicht ein Stück zum Überleben, dann ist dir nicht gestattet, einen Grillabend daraus zu machen. Okay? Also das ist, soll damit sinngemäß gesagt sein. طيب braucht ihr eine Pause? Ha? Weiter? Also, ich habe noch ein bisschen was vor. Wir haben jetzt ungefähr ein Viertel von dem, was wir maximal machen werden. Aber inshallah nicht viel. Wir sind leider. Also inshallah, man kann auch ein bisschen schneller machen. Möge Allah SWT uns Kraft geben, inshallah. طيب, der nächste Satz, inshallah, barakallahu fikum, ist die Gefäße von Kafir sind erlaubt, selbst wenn ihre Opfertiere nicht erlaubt sind. Dasselbe gilt für ihre Kleider, sofern man nichts über ihren Zustand weiß. Dieses Thema nennt man auf Arabisch, oder die Tatsache, dass dieses Thema jetzt an dieser Stelle erwähnt wird, muss erstmal geklärt werden. Wir haben über Wassersorten gesprochen. Dann haben wir gesprochen über die Gefäße. Und wir haben gesagt, die Gefäße, logischerweise, weil darin wird das Wasser aufbewahrt. Deswegen muss man an dieser Stelle darüber sprechen, weil es jetzt gebraucht wird. Ansonsten gibt es im Fiqh kein eigenes Kapitel darüber. Sonst, wo soll man es sonst hinstecken? Und jetzt geht es über Kleider. Die Kleider haben auch kein eigenständiges Kapitel, oder die Gefäße von Nichtmuslimen jetzt haben kein eigenständiges Kapitel, aber sie passen jetzt an diese Stelle. Das nennt man auf Arabisch Nadair. Nadair, Plural von Nadir, das sind diejenigen Themen, Angelegenheiten, die ähnlich sind. Okay? Deswegen passt es an dieser Stelle jetzt auch zu sprechen über die Gefäße und von Kleidern von anders gläubigen Menschen. Warum ist dieses Thema überhaupt interessant? Die Antwort lautet, weil nur die Muslime darauf achten, dass sie nicht in Kontakt geraten mit etwas, was haram ist an sich und najis ist. Und bei den Nicht-Muslimen, es kann sein, sie verwenden Dinge, die dreckig sind. Das heißt, die najis sind, islamisch gesehen unrein sind, wie Schweinefleisch zum Beispiel, wie Alkohol zum Beispiel, wie verendete Tiere zum Beispiel. Und deswegen, der Muslim muss davor sich in Acht nehmen. Und wir brauchen eine Regel jetzt. Wie gehen wir damit um? Auch grundsätzlich, was ist der Fall? Und die Antwort, sagt er erst einmal hier, ist, die Gefäße von Kafir sind erlaubt. Erst einmal zum Begriff Kafir und was der Autor damit meint. Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Menschen grundsätzlich in zwei Kategorien geteilt. Für uns in diesem Leben sind alle Menschen, entweder sie sind Muslime oder sie sind keine Muslime. Es gibt keine dritte Kategorie. Und die Muslime sind Muslime und die Nicht-Muslime nennt man Kafir. Unter den Kafir, übrigens, ich verwende, auch wenn ich etwas schreibe, im Arabischen oder im Deutschen, wenn ich einen arabischen Begriff verwende, den Singular, immer. Einfach als Grundsatz, nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, also Gefäße von Kafir, Kafir ist doch ein Singular, das ist eine Einzahl. Ne? Normalerweise müsste sagen, Gefäße von Kuffar oder Kafara oder Kafirun, das sind verschiedene Plurale im Arabischen. Okay? Aber es geht jetzt nicht darum, und ich möchte nicht den Deutschsprachigen durcheinander bringen, er soll sich einen Begriff merken, den Singular, und den Nominativ davon, und Sache ist erledigt. Okay? Und später, wenn er Arabisch lernen will, kann er dann die anderen Formen lernen. Aber es geht jetzt darum. Allah subhanahu wa ta'ala hat von den Gruppen der Kafir zwei Gruppen besonders im Koran al-Karim hervorgehoben. Und das sind die Ahlul Kitab. Das sind das Volk der Schrift. Und der Beweis dafür ist im Koran zahlreich. Unter anderem heißt es im Koran al-Karim, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Und dies ist ein Buch, das wir als Offenbarung hinabgesandt haben, ein gesegnetes Buch, so folgt ihm und seid gottesfürchtig, auf das ihr Erbarmen finden möget. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. Damit ihr nicht sagt, die Schrift wurde nur auf zwei Gruppen vor uns herabgesandt. Welche sind die beiden Gruppen? Die Juden, die Christen. Damit ihr nicht sagt, die Schrift wurde nur auf zwei Gruppen vor uns herabgesandt und wir waren gegenüber dem, was sie gelernt haben, wahrlich unachtsam. Warum sind diese beiden Gruppen von Kafir besonders hervorgehoben, weil sie im Gegensatz zu den andersgläubigen Menschen keine ursprünglich himmlische Religion haben. Das heißt also, sie folgen etwas, was nicht ursprünglich von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden ist. Es gibt viele Ideologien und Religionen, die einfach erfunden sind, rein erfunden sind. Und beim Christentum, natürlich ist das heutige Christentum nicht das, was Isa, Jesus a.s. den Menschen gelehrt hat. Aber ursprünglich gesehen war es mal der Fall, bevor es also verändert worden ist. Insofern haben diese beiden Gruppen eine besondere Stellung im Islam, weil viele Elemente noch in ihrer Religion vorhanden sind. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt, dass man ihre Frauen heiratet und auch, dass man die Opfertiere von ihren Tieren essen darf. Und das ist ein Thema, auch für sich, beides wird in entsprechender Stelle natürlich ausführlicher behandelt. Ansonsten, also wir haben diesen Oberbegriff Kafir und wir haben dann als Unterbegriff verschiedene Unterteilungen unter den Fuqaha. Einmal Ahlul Kitab, das ist die erste Gruppe, das sind die Juden, die Christen. Dann die zweite Gruppe sind die Mushrik. Mushrik bezeichnet man als jeden, der Allah subhanahu wa ta'ala jemanden zur Seite stellt. Das heißt, jeder, der den Tawhid in welcher Kategorie auch immer verletzt, ist ein Mushrik. Dann gibt es den Wathani. Der Wathani ist auch ein Mushrik, aber das ist derjenige, der nicht Personen anbetet oder Engel, also keine Lebewesen, sondern der tote Materie anbetet, wie zum Beispiel Steine oder ähnliches, oder Götzen. Ja? Das heißt also, wir haben auf der einen Seite den Mushrik und dann haben wir den Wathani. Dann gibt es noch den Mulhid, der im Fiqh eine extra auch, also Kategorie hat, mehr oder weniger. Der Mulhid ist derjenige, der nicht an Allah überhaupt glaubt. Der Atheist. Und dann gibt es den Murtad. Der Murtad ist derjenige, der Muslim war und den Islam verlassen hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Das sind verschiedene Kategorien, die alle unter den Begriff Kafir kommen. Passen. Okay? Und deswegen muss man im Koran aufpassen, was Allah subhanahu wa ta'ala meint, wenn er von Kafir spricht, damit man die Ayat auch nicht natürlich falsch versteht. Deswegen, jetzt verstehen wir, was er sagt. Er meint damit alle Gruppen. Der Autor hier meint damit alle Gruppen, die gerade eben erwähnt worden sind. Er sagt, die Gefäße von Kafir sind erlaubt. Das heißt, für den Wudu, für den Ghusl, für was auch immer. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, sofern natürlich sie nicht najis sind, logischerweise. Weil jetzt haben wir nochmal, was ist das Ausgangsproblem? Das Ausgangsproblem ist, dass Nicht-Muslime manchmal mit Najis-Sachen Umgang haben. Zum Beispiel, sie kochen ihr Schwein in ihrem Topf. Okay? Oder sie trinken ihren Alkohol aus ihren Gläsern. Und du bist jetzt bei ihnen eingeladen und er gibt dir ein Glas und schenkt darin Wasser ein. Wenn darin vorher Alkohol getrunken wäre, und nicht ausgewaschen ist, richtig ausgewaschen ist, dann natürlich darfst du nicht davon trinken. Und die Frage ist natürlich, wie sehr achten sie darauf, wenn sie das sauber machen und so weiter und so fort. Und deswegen brauchen wir eine Grundregel. Und die Grundregel lautet, dass wenn sie natürlich diese Gefäße nie benutzt haben, das heißt, es wurde frisch hergestellt, wie die Ware, die importiert wird in viele muslimische Länder, dann, wenn die Sache nicht verwendet worden ist und sie ist aus Tahir, aus sauberem, islamisch gesehen sauberem Material, dann grundsätzlich, man darf das verwenden. Und es gibt keinen Grund, warum man es nicht verwenden dürfte, weil es ist egal, wer das hergestellt hat, das spielt keine Rolle für uns. Der andere Fall ist aber, wenn diese Sachen verwendet werden von ihnen und dann an Muslime verkauft werden. In diesem Fall wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausdrücklich darüber gefragt. Er sagte in einem Hadith von Abu Tha'ala bin Khushani radiallahu ta'ala anhu, er sagte: Ya Nabi Allah, o Prophet Allahs, inna bi ardi qawmin min ahli al-kitab. Wir befinden uns an einem Ort der Leute der Schrift. Afana'kulu fi aniyatihim? Dürfen wir aus ihren Behältern essen? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hadith al-Bukhari bei Muslim, فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا. Wenn es andere Gefäße gibt, dann esst nicht daraus. وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. Sollte es aber keine anderen geben, dann wascht sie aus und esst dann davon. Ich werde etwas auswaschen, was verwendet worden ist, logischerweise, richtig? Also, jemand hat benutztes Besteck oder was auch immer. Und die Frage ist, darf ich das jetzt verwenden? Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, gibt es andere? Du sagst ja, dann benutzt das andere und das verwendest du nicht. Gibt es keine andere? Benutzt es, aber vorher auswaschen, sodass Najis nicht mehr da ist. Und sagt er dir. Und der Beweis dafür, der das noch deutlicher macht, ist eine andere Version des gleichen Hadith. Der erste, den ich vorgelesen habe, war bei Bukhari und bei Muslim. Und diese Version ist in Sunan Abi Dawud. Und zwar heißt es in dieser Überlieferung, dass Abu Tha'ala al-Khushani, der gleiche Sahabi, radiallahu anhu, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, gefragt hat: Inna nujawiru ahl al-kitab, wa hum yatbukhuna fi qudurihim al-khanzir, wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamr. Das heißt, er sagte: O Gesandte Allahs, das Volk der Schrift, er meint die Juden, die Christen, sind unsere Nachbarn. Und sie kochen in ihren Kesseln Schweinefleisch und sie trinken Wein aus ihren Gläsern. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا. Wenn ihr andere Gefäße findet, wenn es andere Gefäße gibt, dann trinkt aus diesen anderen. وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَرْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَشْرَبْ. Und solltet ihr keine anderen finden, dann macht sie mit Wasser sauber oder bespritzt sie mit Wasser oder wascht sie mit Wasser aus und esst und trinkt dann daraus. Also die Regel ist ganz klar. Und aus diesem Hadith lernen wir eine ganz grundsätzliche Angelegenheit. Sie lautet: Man muss immer schauen, was normalerweise der Fall ist. Das habe ich am Anfang auch erwähnt. Aber manche Geschwister machen daraus einen schweren Fehler. Der schwere Fehler lautet: Ich mache jetzt ein Beispiel und ihr werdet den Fehler merken. Eine Person sagt: Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Fleisch von Christen und Juden, der Opfertiere von ihnen, erlaubt. Daraufhin, was macht er? Egal wo er hingeht, in ein Land, wo es Juden und Christen mehrheitlich sind, er kauft dort Essen, ohne zu fragen. Und er sagt: Allah hat uns das Opfertier von Juden und Christen erlaubt und die Leute sind doch alle Juden und Christen. Und fertig. Er beruft sich jetzt natürlich auf etwas, was grundsätzlich der Fall ist. Grundsätzlich ist der Fall, dass Juden und Christen davon ihnen essen. Aber er hat für eine Sache vergessen, dass das, was normalerweise der Fall ist, kann sich ändern. Wenn normalerweise Juden und Christen früher geschlachtet haben und im Namen Allahs gesagt haben, Bismillah gesagt haben, sie haben sogar Allahs Namen, weil sie waren arabische Christen und Juden. Wenn das damals der Fall war, das heißt nicht, dass heutzutage die Juden und Christen immer noch so schlachten, wie die damals geschlachtet haben. Insofern kann es sein, dass die Regel sich geändert hat. Entschuldigung, nicht die Regel sich geändert hat, sondern der Grundsatz hat sich geändert, was normalerweise der Fall ist. Wenn du in ein Land gehst, zum Beispiel, wo alles Muslime sind, Aber es gehört zur Regel unter den Muslimen normalerweise, wenn sie ein Tier schlachten, dann erschießen sie es einfach zum Beispiel. Würdest du dann auch sagen, all das sind Muslime, deswegen darf ich von denen essen, egal was sie gemacht haben? Sicherlich nicht. Und deswegen, der Muslim geht immer davon aus, was normalerweise der Fall ist. Und danach handelt er. Wenn es Ausnahmen gibt, das ist was anderes. Ausnahmen, sagt man auf solche, bestätigen die Regel. Weil sie sind selten, deswegen, das heißt, die Regel stimmt. Das kommt sehr selten vor. Aber ich muss immer gucken, was ist normalerweise der Fall, dementsprechend handle ich. Gehst du in ein islamisches Land, kann sein, dass normalerweise der Fall, die Muslime schlachten haben, Allah, Bismillah. Da brauchst du nicht jedes Mal nachfragen. Aber wenn du in einem Land bist, wo das nicht normal ist, wo nicht einmal die Juden, die Christen normalerweise so schlachten, dann musst du eben aufpassen, dass du nicht diese Regel falsch anwendest. Und wie gesagt, deswegen diese Regeln sind sehr, sehr entscheidend. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde einmal eingeladen von einer jüdischen Frau. Und ihr kennt die berühmte Geschichte. Das war in Khaybar, als sie ihm ein vergiftetes Schaf zum Essen angeboten hat. Und dieses vergiftete Schaf, da hat sie besonders in der Schulter viel Gift reingetan, weil jeder von uns weiß, dass das Fleisch an der Schulter am besten schmeckt. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam mochte dieses Fleisch am liebsten. Und da hat er sallallahu alaihi wasallam auch gegessen, ohne nachzufragen, ob diese Gefäße sauber sind oder nicht. Richtig? Und die Antwort lautet, warum hat er das nicht gemacht, sallallahu alaihi wasallam, oder warum zumindest ist nicht überliefert worden? Weil, wenn jemand eine andere Person einlädt zum Essen, dann du kannst davon ausgehen, wenn er ein normaler Mensch ist, dass er dir saubere Teller hinstellen wird und nicht gebrauchte Teller hinstellen wird. Okay? Und deswegen ist das kein Widerspruch zu dem, was wir gesagt haben. Ich lese nochmal den Satz vor. Die Gefäße von Kafir sind erlaubt, selbst wenn ihre Opfertiere nicht erlaubt sind. Kommt ein Buddhist und opfert ein Tier, dürfen wir niemals essen. Und, aber im Bereich der Gefäße hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also es gibt keinen Unterschied zwischen den Buddhisten und den Ahl Kitab in diesem Fall. Dasselbe gilt für ihre Kleider, sofern man nichts über ihren Zustand weiß. Das heißt, wenn du weißt, dass ein Kleid, ein Stoff, das importiert wird, mit Najis-Material gemacht wird, dann darfst du es natürlich nicht verwenden, ansonsten darfst du es verwenden. Und der Beweis dafür ist, Aisha radiallahu ta'ala anha, sie sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. Sie sagte radiallahu ta'ala an, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in drei weißen jemenitischen Kleidern oder Tüchern aus Sahul, Sahul ist der Name einer Gegend im Jemen, in der sich damals Leute des Volkes, des Schriftes aufgehalten hatten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde in diesen drei Tüchern eingehüllt. Das heißt, sie wurden von dort hergestellt, das ist damit gemeint. Tüchern, die aus dem Jemen, aus Sahul hergestellt worden sind. Und daraus lernen wir, dass man grundsätzlich so etwas benutzen darf, wenn es neu hergestellt worden ist und man nicht weiß, dass dort Najis drin ist. Wenn man nicht weiß, kann sein, kann nicht sein, dann gehen wir davon aus, von dem, was normalerweise der Fall ist, normalerweise etwas Tahir. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, ist grundsätzlich gesehen Tahir. Es sei denn, wir haben einen Beweis, dass es nicht der Fall ist. Und wenn wir uns nicht sicher sind über eine Sache, gehen wir immer zu dem zurück, was normalerweise der Fall ist. Diese Regel ist sehr, sehr wertvoll und sinnvoll. Und die kommt sehr oft vor. Stellt euch vor, eine Person, sie steht vor Salat al-Fajr auf und sie möchte, stellt mir vor, eine Person, sie steht morgens früh auf und sie möchte Sahur einnehmen. Das heißt, die Mahlzeit vor dem Fasten. Ne? Und sie ist nicht mehr sicher, ist jetzt schon Fajr oder ist kein Fajr? Ich gehe natürlich davon aus, jetzt sie hat kein Telefon, wo sie jemanden fragen kann. Und sie hat keinen Kalender, wo sie nachschauen kann. Und gar nichts. Nicht, dass jemand sagt, er vertraut auf seine Augen, obwohl er in der Stadt ist und hat noch nie in seinem Leben, hat gar keine Ahnung, wie er schauen soll. Manche Leute, sie gucken nach draußen aus dem Fenster und sie sagen, es ist noch dunkel, wir können tatsächlich schon Zeit sein. Er hat aber keine Erfahrung von gar nichts. Er war noch nie in der freien Wildnis und hat das beobachtet, monatelang oder jahrelang, sodass er Erfahrung damit hat. Und er will das aus einem hellen Raum beurteilen, ob es draußen schon Fajr ist. Was unmöglich ist, ja. Davon rede ich nicht. Ich rede jetzt von einem theoretischen Beispiel, was aber tatsächlich auch manchmal der Fall sein kann, gerade wenn es mal, wenn du keinen Kontakt hast, niemanden fragen kannst. In diesem Fall gehst du davon aus, dass es noch Nacht ist. Weil es war Nacht die ganze Zeit, das weißt du. Aber du bist dir nicht sicher, ist schon Fajr. Also bleibst du dabei, es war Nacht. Und umgekehrt genauso. Du weißt nicht, die Sonne ist schon untergegangen oder die Sonne ist noch nicht untergegangen. Und du bist am Fasten, du willst dein Fasten brechen oder du willst Maghrib beten. Dann du wartest. Du wartest, bis du davon überzeugt bist, dass die Sonne unten ist. Erst dann darfst du dein Fasten brechen und dein Maghrib-Gebet verrichten. Hinterher kann es sein, du hast recht gehabt und kann sein, du hast nicht recht gehabt. Wenn sich hinterher herausstellt, dass du recht gehabt hast, Alhamdulillah. Wenn sich hinterher herausstellt, dass du nicht recht gehabt hast, dann musst du dementsprechend handeln. Also zum Beispiel, du hast dein Maghrib-Gebet zu früh gemacht, musst du dein Maghrib-Gebet nochmal machen. Aber es kann auch sein, dass du es niemals herausfinden wirst. Und das ist der Vorteil daraus, dass wir gesagt haben, man soll warten, bis man überzeugt ist davon, dass die Sonne untergegangen ist. Weil wenn ich nämlich gewartet habe, bis die Sonne untergegangen ist, nach meiner Überzeugung, obwohl ich die Sonne nicht sehen kann, ja? Vielleicht eine blinde Person. Dann oder weil es eben Wolken gibt, die man nicht sehen kann. Dann diese Person bei Allah subhanahu wa ta'ala, die ist entschuldigt, selbst wenn sie falsch gelegen war. Und der Beweis dafür, dass die Sahaba radiallahu anh, sie haben einmal ein Gebet verrichtet in der Wüste und sie wussten nicht, in welche Richtung die Qibla ist. Und am nächsten Tag erst, als es hell wurde, also die Sonne war schon auf, haben sie in den Spuren gesehen, dass sie falsch gebetet haben. Die Qibla war da, und als die Sonne aufgeht, du weißt, wo Osten ist, und sagst, erledigt. Und sie haben gesehen, sie haben die falsche Richtung gebetet. Und daraufhin haben sie das den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt, und hat قَدْ مَدَتْ صَلَاتُكُمْ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, das Gebet ist schon vorbei. Also ihr habt schon gebetet, und zwar in Ordnung und fertig. Ja? Warum? Weil sie haben versucht, die Qibla herauszufinden. Sie haben richtigen Ijtihad gemacht. Und die Zeit ist ausgelaufen. Und wenn man das gemacht hat und hinterher dann herausfindet, in diesem Fall das Salah, dann weiß man, dass man korrekt gehandelt hat. In diesem Fall haben sie natürlich herausgefunden, aber wenn man es gar nicht herausfindet, dann natürlich erst recht. Also wenn ich erst Yawm al-Qiyamah erfahre, dass ich falsch war, dann erst recht, wie hätte ich denn wissen sollen, dass ich es nachholen muss. طيب. Braucht ihr eine Pause? Ha? Auch wichtig, finde ich auch. طيب. Machen wir inshallah eine kurze Pause, 5 Minuten ungefähr. Und wir haben auch schon, alhamdulillah, gut die Hälfte vorbei. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Machen wir kurze Pause. Bis gleich. Barakallahu fikum.